Tja, ihr Lieben, Mittwochnacht. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, offene Telefon-Talkshow. Heute Nacht, was brennt euch auf den Nägeln? Über was habt ihr Bock, mit mir zu reden? Wenn ihr mit mir reden wollt, meine übliche Telefonnummer hier live in Köln 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, Heike, 25 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Heike, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich weiß nicht, wie ich meinem Sohn klar machen soll, dass ich Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr leben werde. Wie alt ist dein Sohn? 7. 7 Jahre. Warum wirst du wahrscheinlich nicht mehr leben, Weihnachten? Weil ich Knochenkrebs habe. Was haben die Ärzte genau zu dir gesagt? Ja, also vor 5 Monaten haben sie zu mir gesagt, sie geben mir noch circa ein halbes Jahr. Mhm. Und vor 4 Wochen, als ich dann da war, da haben sie gemeint, also bis Weihnachten was noch schaffen werde, sieht sehr schlecht aus, weil ich bin voll mit Metastasen überall. Welche therapeutischen Maßnahmen wurden denn ergriffen bisher? Ja, Chemotherapie. Mhm. Man hat mir also den rechten Unterschenkel abgenommen. Mhm. Und durch eine Prothese dann halt ersetzt. Mhm. Aber hat alles nichts geholfen. Ja. Lebst du alleine mit deinem Kind? Ich war verheiratet und mein Mann, meine Eltern und meine Schwiegereltern sind vor 2 Jahren beim Autounfall alle tödlich ums Leben gekommen. Vor 2 Jahren? Ja. Mhm. Was ja ein ungeheurer Schicksalsschlag für dich gewesen sein muss. Hast du denn mit deinem Sohn über die Krankheit überhaupt schon mal gesprochen, Heike? Nein, er weiß zwar, dass ich nicht gesund bin, dass ich wohl krank bin, aber er weiß nicht, was und noch nicht, wie schlimm es um mich steht. Wie geht es dir jetzt momentan, heute Abend, aktuell? Nein, nicht besonders gut. Hast du Schmerzen? Tierische. Musst du immer wieder ambulant ins Krankenhaus? Wirst du von einem Arzt betreut oder wie geht das? Ja, also ich, alle 2 Tage gehe ich hin, also Montag, Mittwoch und Freitag. Mhm. Und dann kriege ich Morphiumspritzen. Mhm. Und zu Hause halt auch Tabletten. Mhm. Aber das hilft nicht mehr, das hilft nicht mehr. Wer ist denn jetzt, nach diesem schrecklichen Verlust vor 2 Jahren, wer ist denn dir neben dem Kind, dir nächststehender Mensch? Meine Freundin und ihren Mann. Wissen die denn Bescheid? Ja, ja, die wissen Bescheid. Hm. Hast du mit deiner Freundin und mit dem Mann darüber gesprochen, wenn du sterben solltest, wie die beiden sich dann zum Beispiel um dein Kind kümmern? Ja, das ist alles mit dem Jugendamt festgelegt, weil meine Freundin kann keine Kinder bekommen. Hm. Und die wollten sowieso eins adoptieren und die nehmen mein Kind in Pflege. Das ist alles schon geregelt? Das ist alles geregelt, ja. Also amtlich besiegelt alles auch? Amtlich, ja. Mhm. Also dir geht es jetzt im Prinzip darum, wie du selbst deinem Kind das sagst? Oder ob du es ihm überhaupt sagst? Ich will es ihm sagen. Mhm. Weil er ist bis heute noch nicht damit fertig geworden, dass sein Papa nicht mehr da ist. Mhm. Und wenn ich jetzt auch noch so plötzlich gehe, ich will es ihm vorher sagen. Wie hat der Junge denn damals reagiert, als der Vater gestorben ist? Gut, damals war er 5. Ich habe ihm gesagt, dass er im Himmel ist. Und dann hat er erst immer gefragt, wann er zurückkommt. Und dann habe ich ihm gesagt, das weiß ich nicht. Ich konnte ihm damals noch nicht sagen, dass er gar nicht mehr kommt. Ja. Das habe ich ihm dann gesagt, als er 6 war. Und er hatte heute noch dran zu knacken. Spricht er heute mit dem Vater auch manchmal noch? Mehr Wein tut er. Er weiß, dass er nicht wiederkommt. Und der hängt an mir wie eine Klette. Jetzt möchte ich dich nochmal fragen zu der Diagnose. Ist es wirklich so, dass es gar keine Hoffnung mehr gibt? Das ist Nein. ganz definitiv. Nein. Also für dich ist das auch ganz klar. Ja, klar. Eine sehr, sehr schwere und sehr schlimme Situation. Was hat dich bisher davon zurückgehalten, es dem Kind zu sagen? Ja, aufgrund dessen, dass er selbst damit noch nicht zurechtkommt, dass sein Papa weg ist. Und ich wollte ihm eigentlich noch nicht sagen, jetzt seit einem halben Jahr, also er soll die letzten Tage noch so gut wie möglich mit mir erleben können. Nur es geht jetzt nicht mehr, von meiner Seite aus nicht mehr. Weil die Krankheit zu schwer für dich wird und die Schmerzen zu schwer zu ertragen sind auch. Die Schmerzen zu stark und die Kräfte lassen nach. Und das, die Gefahr dann auch besteht, dass du wieder ins Krankenhaus musst. Die Gefahr besteht, ja. Hast du darüber nachgedacht, wie du das dann geregelt haben möchtest? Möchtest du zu Hause sein oder im Krankenhaus? Nee, ich möchte zu Hause sterben. Mit meinem Kind und meiner Freundin und ihrem Mann. Meine Freundin und ich, wir haben auch alles für die Beerdigung ausgesucht. Das ist alles bezahlt, das ist alles geregelt. Sie weiß auch, was sie zu tun hat, wenn es soweit ist. Und sie zieht auch am 1. Dezember zu uns ins Haus. Was für ein Glück, dass du diese Freundin hast. Ja, klar. Was für ein Glück. Ist das eine alte Freundin von dir? Ja. Heike, ich glaube, uns allen stockt der Atem im Moment, ne, nach dem, was du erzählt hast. Wie geht man denn da innerlich mit um? Wie gehst du denn damit innerlich um, mit so einem Schicksal? Und jetzt und dann auch noch so ein Kind, so ein kleines Kind zu haben. So ein, ja, er ist ja noch relativ jung. Er ist 7. Ja, als ich von dem tödlichen Unfall halt erfahren habe, wir waren ja im Urlaub gewesen, da wusste ich noch nicht, dass ich Knochenkrebs habe. Das habe ich aber direkt nach dem Urlaub erfahren. Direkt danach? Also direkt danach. Ja. Da musst du doch gedacht haben, wie geht das Schicksal mit mir um? Ja, ich wollte damals nicht mehr leben. Und dann habe ich nur an meinen Sohn gedacht und ich kann nicht, ich muss für ihn da sein. Und dann nahm die Krankheit ihren Verlauf, ihren schlimmen Verlauf, bis heute, so wie du es geschildert hast. Wenn das Kind nicht da wäre, wäre das für dich wahrscheinlich eine viel einfachere Situation oder Lage, emotionale Lage auch zu gehen zu können. Ja, sicher. Hast du deinem Sohn etwas aufgeschrieben für später? Das habe ich schon alles fertig. Ist das so eine Art Vermächtnis, eine Art Testament für ihn? Ja, also er kriegt von mir halt ein Sparbuch mit 10.000 Mark. Da kann er erst ran, wenn er 18 ist. Ich weiß ja nicht, was er werden will, oder studieren will oder irgendwas so für die berufliche Zukunft. Und er kriegt auch dieses Jahr von mir alles das, was er sich zu Weihnachten gewünscht hat, das ist alles schon gekauft, das ist alles im Keller verpackt. Weil ich wollte ihm die letzten Wünsche, die er hat, noch erfüllen können, so gut wie es mir möglich ist. Was hat er sich gewünscht? Er hat sich ein Keyboard gewünscht, mit allem drum und dran. Ein Computer, ein Mountainbike. Und er kriegt auch noch eine komplette Winterausrüstung. Also Klamotten und so. Weil das ist mir einfach wert. Ja. Was wünschst du dir für deinen Jungen, was mit ihm mal werden soll? Nach Möglichkeit sollte er nach seinem Vater rauskommen. Das strebt er auch sehr an. Ja, und was hat der Vater gemacht? Musik. Musik, ah ja. Also er hatte eine eigene Orgelschule, hat er unterrichtet. Und der Dominik, der kommt ganz nach ihm raus, ganz. Also, ich kann dir das, ich weiß nicht, wie man das psychologisch am klügsten macht, aber ich kann dir nur von meiner Seite so ganz, ganz emotional sagen, dass ich das gut finde, wenn du mit deinem Sohn sprichst. Und ich finde es auch richtig, wenn du es bald machst. Du kannst es richtig einschätzen, dass es nicht unter Umständen zu spät ist oder dass du gar nicht mehr die Kraft dazu hast, richtig mit ihm zu reden. Und das ist sicher für ihn, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist anders für ihn zu ertragen, wenn er vielleicht vorher schon ein wenig mit dir gesprochen hat und du ihn darauf vorbereitet hast. Ich finde das eine richtige Entscheidung und ich finde, dass du das auch bald machen solltest, Heike. Nur wie soll ich ihm das sagen? Ich kann mir doch nicht einfach im Kopf werfen, dass ich auch in den Himmel gehe. Das kommt halt durch. Vielleicht musst du es gar nicht so ganz direkt sagen, dass du es vielleicht ihm nur so darstellst, dass die Krankheit wirklich sehr schwer ist, die du hast. Und dass die Mutti vielleicht in der nächsten Zeit sehr krank werden wird und du selbst nicht weißt, wie das dann weitergeht und wie die Krankheit endet. Dass du es letztendlich noch ein bisschen offen lässt, aber dass er schon kapiert, wie ernst die Situation ist. Ich bin da sehr überfordert, ich weiß es nicht. Ich hab so etwas noch nie erlebt und gemacht. Dass du ihn einfach vorbereitest, dass die Krankheit sich immer mehr verschlimmern und verschlechtern wird. Vielleicht fragt er dich ja dann, Mutti, musst du sterben? Und dann kannst du sagen, ja. Aber ich habe Angst davor. Das kann ich gut verstehen. Aber es ist dir ja auch ein sehr inneres Bedürfnis, das zu machen, ne? Ja, sicher. Ja. Liebe Heike, ich habe das dir jetzt so als Privatjürgen Domian gesagt. Vielleicht wäre es noch ganz hilfreich, wenn die Elke, meine Psychologin, vielleicht ihre Meinung dir auch noch sagt, wie du das anstellen sollst. Mhm. Die Elke hat auch ein kleines Mädchen und ist Mutter und kann sich da sicher auch gut in deine Situation versetzen. Ja, kann die Elke dich nochmal anrufen gleich? Ja, klar. Dann machen wir das so, dann legst du jetzt auf und die Elke ruft dich an. Und ich wünsche dir für diesen schweren Schritt die dafür nötige Kraft, die du dafür brauchen wirst. Ja, danke. Auf Wiedersehen, Heike. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Diana dran und Diana ist 24 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Mein Thema ist heute, ich habe heute eine schlechte Nachricht gekriegt. Und zwar habe ich vor 4 Wochen einen kleinen Rottweiler-Welpen gekauft. Mhm. Und ich war sehr, sehr glücklich, weil den Hund habe ich für meinen Sohn gekauft. Der ist 3 Jahre alt, mhm, und für mich auch. Als Schutz. Also er sollte demnächst ein Schutzhund werden. Also so von sich selber aus. Und heute habe ich leider eine schlechte Nachricht gekriegt, dass er ganz schwer krank ist. Der Hund? Ja. Mhm. Der hat so schlimmes HD. HD? HD ist diese Hüftgelenke. Mhm. Die haben so einen großen Schaden, dass er leider eingeschläfert werden muss. Mhm. Und mich trifft das unheimlich, weil ich hab den nun mal jetzt eben seit 4 Wochen und er ist so lieb und er ist ja gerade erst mal 5 Monate und morgen soll er eingeschläfert werden. Mhm. Und da habe ich, also hätte ich nie mit gerechnet, dass auf mich sowas mal zukommt. Ich weiß auch nicht, wie das morgen so abläuft. Und die haben heute haben sie eine Narkose gegeben, damit sie die Hüften nachgucken können. Mhm. Aber so schrecklich, wie so ein Tier solche Zuckungen hatte und sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Er ließ sich auch von keinem anfassen. Wie er meine Stimme hörte, dann war er beruhigter, ne? Aber sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mhm. Und morgen soll er dann eingeschläfert werden. Es gibt keine Hoffnung mehr. Er hat solche Schäden an den Hüften. Die Ärzte sind selber fertig, die haben sowas noch nie gesehen, dass ein 5,5 Monate alter Welpe sowas hat, ne? Tja, und morgen um 13:30 soll er eingeschläfert werden. Hm. Ich ringe gerade mit mir, Diana. Ich ringe gerade sehr mit mir, mit einer entsprechenden Antwort oder Reaktion. Du hast gerade gesagt, du hättest nie gedacht, dass so etwas mal auf dich zukommen würde. Mhm. Es ist sehr traurig und es tut einem sicher unendlich leid, wenn so ein kleiner süßer Hund dann eingeschläfert werden muss. Aber lass mich was sagen. Mhm. Nach dem Gespräch, was wir gerade am Anfang hier gehört haben, ja, die Heike, die mit 25 Jahren dann an Krebs sterben wird, mhm, und einen 7-jährigen Jungen zurücklässt, mhm, finde ich, relativiert sich dieser Schmerz und dieses Vorkommnis, was du erzählst. Hm. Ich nehme das ernst, dass es dir sehr leid tut. Hm. Aber vielleicht hilft dir das ja auch, wenn du so eine Geschichte gehört hast, wie vorhin hier in der Sendung, ja, das auch etwas zu relativieren. Natürlich ist es traurig. Aber stell dir mal vor, beispielsweise ein kleiner Junge wäre sterbenskrank. Das wäre ein Schicksal. Das finde ich ja natürlich viel, viel, viel, viel schlimmer. Ja, ist klar. Das hilft dir jetzt im ersten Moment nicht, aber vielleicht sollte man das doch alles in Relation setzen. Ich kenne den Tod. Ich habe ihn schon zweimal gesehen. Ich habe 1992 meinen Bruder verloren durch einen Unfall. Mhm. Und Dezember 97 ist mein Vater an Krebs gestorben, mhm, an Lungenkrebs. Und deswegen, ich verstehe sie auch, die als Erste angerufen, mhm, hat. Und es ist ganz schwer. Mhm. Es ist wirklich schwer. Ich und meine Mutter leben nur noch alleine. Mhm. Und ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Mhm. Wie alt ist das andere Kind? Meine Tochter ist 6 Monate. 6 Monate, ganz klar noch. Mhm. Ja, ich bin seit einem Jahr alleine. Mhm. Und die Beziehung war auch nicht sehr einfach. Meine Tochter war jetzt auch zwei Wochen im Krankenhaus, in der Kinderklinik, mhm, weil sie psychisch zu viel mitgekriegt hat im Bauch. Und ja, sie ist sehr, sehr sensibel. Also, mhm, sobald ich mit meinem Sohn mal schimpfe, dann weint sie gleich. Mhm. Und deswegen, sie hat auch sehr, sehr viel mitgemacht im Bauch. Mhm. Und wie meinst du das im Bauch? Ja, also Babys, die bekommen ja von Anfang an, kriegen die alles mit. Mhm. Und da, ach so, meinst du das im Bauch? Ja, ich verstehe ja schon, ja. Mhm. Mhm. Ja. Wo sie noch nicht da war. Mhm. Und ja, ich hatte sehr, sehr viel Probleme mit meinem Ex-Freund. Mhm. Er hat mich geschlagen und alles. Wir waren 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und wie ich dann schwanger war, dann hat er mich immer versucht, fertig zu machen, bis, mhm, dass ich das Kind verliere. Mhm. Er wollte dieses Kind nicht. Und dann hat meine Mutter das auch mitgekriegt, dass er mich geschlagen hat in der Schwangerschaft. Mhm. Und von da ab hat sie gesagt, du packst meine Tochter nicht mehr an. Wo, mhm, kommen wir denn dahin? Mhm. Und zu der Zeit war ja auch mein Vater, lag der schon in Sterben. Mhm. Was hat ihn aber alles nicht interessiert? Er hat meine Mutter ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Mhm. Also ich höre schon, dass du mit deinen 24 Jahren auch eine ganze Menge mitgemacht hast schon. Und dann bekommt vielleicht auch sowas, so eine Symbolik, ne, wenn so ein kleiner Hund jetzt eingeschläfert werden muss und sterben muss. Mhm. Wie wird das denn morgen sein? Passiert das bei euch in der Wohnung oder bringst du ihn irgendwo hin? Nein, ich muss ihn zum Tierarzt hinbringen. Mhm. Das ist morgen Nachmittag, also morgen Mittag, mhm, um 2:30. Mhm. Und weiter weiß ich noch nicht. Mhm. Also, mhm, ich weiß nicht, ob er irgendwie vorher Beruhigungsspritze kriegt oder sowas. Mhm. Ich habe sowas auch noch nie mitgekriegt. Mhm. Denkst du denn jetzt über den Tag danach oder die Wochen, die Monate danach auch schon, denkst du darüber nach, ob du dir vielleicht wieder einen neuen Hund kaufst? Ich habe schon dran gedacht, aber ich habe irgendwie Angst, dass es wieder sowas passiert. Mhm. Und ich bin sehr, sehr weite Kilometer gefahren, um diesen Hund zu kaufen. Mhm. Wobei die Wahrscheinlichkeit, ich habe keine Ahnung von Hunden, aber ich glaube schon, die ist relativ gering, dass du wieder so einen kleinen kranken Hund bekommst. Vielleicht ist es ganz gut, etwas Zeit verstreichen zu lassen. Und wenn du so gerne für dich und deine Kinder so einen Hund haben möchtest, dass, ja, du vielleicht doch Anfang des Jahres oder im Frühjahr nochmal auf Ausschau hältst, einen zu kaufen. Mhm. Mhm. Ja, sicher. Ich hatte mir den auch geholt zum Schutz von, mhm, meinen Kindern. Mhm. Weil mein Ex-Freund will mir meine Tochter holen. Mhm. Und das ist das ganze Problem, was ich eigentlich, mhm, habe. Deswegen, mhm, hatte ich diesen Rottweiler ja geholt. Mhm. Ne? Er sollte nicht scharf gemacht werden, er sollte halt, mhm, so in der Familie, mhm, aufwachsen. Und jetzt waren wir gerade dabei, er hörte auch schon hundertprozentig, mhm, und jetzt, mhm, geht alles. Mhm. Ich weiß nicht, viele haben schon gesagt, ich hätte so viel Pech und es würde immer wieder das Nächste kommen. Und es, mhm, ist auch so, ne? Ja, aber ich glaube, dass man sich da gar nicht so reindenken darf, dass man das so sieht, dass man vom Pech verfolgt wird und so. Wenn man das zu sehr denkt, mhm, passiert es dann vielleicht wirklich. Mhm. Ich würde schon versuchen, wenn es irgendwie geht, das etwas auch mehr Optimismus ins Leben zu bringen, obwohl das natürlich im Moment ziemlich blöd ist zu sagen. Aber, mhm, das wird morgen kein schöner Tag werden für dich. Mhm. Ich glaube, der Tierarzt kümmert sich dann auch um den kleinen Hund danach. Das heißt, er wird den toten Hund behalten, vermute ich. Mhm. Und lass doch mal ein paar Wochen verstreichen. Vielleicht hast du dann doch wieder Lust auf einen neuen. Und es ist ja auch ganz sinnvoll, wie du das jetzt geschildert hast, wenn du einen Hund hättest. Ja. Ja, also so ein Hund bringt Freude in eine Familie. Ja, klar. Ja, ja. Dann hat man auch, denkt man auch nicht so weit zurück. Mhm. Denn mein Vater habe ich sehr viel von. Mhm. Ne, der war einfach für mich da. Ja, und ja. Das ist eine Ablenkung. Ne? Ja, ja, der war immer da. Liebe Diana. Ja. Morgen, da musst du jetzt durch, das ist sehr unangenehm. Aber freu dich deiner Kinder. Das ist auch ein wunderbares Glück, was du hast. Ja, es fehlt nur noch der vernünftige Mann. Ja, kommt vielleicht auch noch. Ja, wollen wir es hoffen. Tschüss, Diana. Alles klar, tschüss, danke. Wiederhin. Meine Lieben, wenn ihr auch mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, meine Telefonnummer 0180 567 8111. Es geht weiter mit Kerstin und Kerstin ist 36 Jahre alt. Hallo? Ja, Kerstin, guten Morgen. Grüß dich, Domian. Hallo. Also die zwei Geschichten, die ich jetzt gehört habe, die waren ja sehr traurig und das tut mir auch sehr leid. Ja. Ich habe jetzt nicht so was Trauriges, ich habe eine kleine lustigere Begebenheit, die mir heute eigentlich ein bisschen peinlich ist, aber ich werde sie trotzdem erzählen. Mhm. Und vielleicht kann ich die zwei, die jetzt so traurig waren, ein bisschen zum Lächeln bringen. Ja. Ein bisschen aufmuntern. Erzähl mal. Und zwar, also ich bin jetzt 36 Jahre alt und mir ist das mit 18 passiert. Und wir haben im Internat gewohnt. Mhm. Und ich saß mit meiner Zimmergenossin abends, wir haben uns unterhalten. Und auf einmal kommt die Freundin vom Nachbarzimmer ganz aufgeregt in unser Zimmer und spricht, wir sollen zu ihr ins Zimmer kommen. Und der anderen, die Birgit auf ihrem Zimmer, helfen, sie würde einen Nervenzusammenbruch kriegen, wir sollen schnell rüberkommen in das andere Zimmer. Mhm. Die war so aufgeregt, dass wir natürlich sofort reagierten und dachten, wir müssen eingreifen und helfen. Mhm. Und wo wir in das Nachbarzimmer rüberkommen, sehen wir, dass die Besagte mit ihrem Freund schläft. Mhm. Die hatten also sozusagen Verkehr. Die hatten Verkehr, ja. Ja. Ja. So, sie gebärdete sich aber so sehr. Also was habe ich eigentlich auch mit meinen 36 Jahren noch nirgendwo gesehen, höchstens in einem Film, wo jemand eine Irre spielt. Also, sie gebärdete sich ja. So. Was machte sie denn genau? Also die warf den Kopf hin und her wie eine Wahnsinnige, die schrie und stöhnte. So was habe ich weder aus Erzählungen noch aus eigenem Erleben jemals wieder. Und das im Internat? Im Internat, ja. Und im Internat kann man Geschichten erzählen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sogar während du oder ihr dann in dem Zimmer standen. Ja, die haben das nicht gemerkt. Hatte sie die Augen zu und schrie. Ja, und er hat aber auch nicht gemerkt. Es war übrigens ihr Freund, der mit dem sie da schlief. Sie wussten das ja, dass die zwei zusammen sind. Na, wenigstens das. Kein Lehrer oder sowas. Nein, das also, gab's auch. Sie hatte Gebärden und schrie und warf den Kopf nach rechts und nach links und die Augen waren zu. Und wie ging's also man hatte wirklich das Gefühl, man muss ihr helfen. Ja, sie ist in den letzten Zügen. Ja, ja, also wirklich. Ich hatte mal früher so eine Nachbarin, die war auch so. Ach so, also gibt's doch noch so. Ja, gibt es. Anfänglich habe ich mir natürlich ungeheure Sorgen gemacht. Ja. Nach einer gewissen Zeit, als ich wusste, um was es ging, muss ich gestehen, dass mir das sehr gut gefallen hat, wenn sie Männerbesuch hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, erzähl, wie ging's weiter? Ich bin immer froh, dass jemand sagt, mir ging's auch so. Wann sind die beiden denn zur Besinnung gekommen? Also, wir hätten eigentlich dort noch eine Weile stehen bleiben können und zugucken können. Mhm. Also wir hätten es bis zu Ende beobachten können. Die hätten das ist schön. Nie bemerkt. Jedenfalls wollten wir ihr helfen und haben angefangen, ihm auf die Schulter zu klopfen. Ach, ihr wart ja immer auf der Auffassung, er tut Böses, oder? Nein. Also wir wussten schon, worum es geht. Wir hatten alle einen Freund. Aber wir haben eben irgendwie gedacht, die kriegt einen Nerven zusammen. Ja. Also wir müssen ihr helfen. Ihr habt ihm auf die Schulter geklopft. Ja. Und dann? Also es dauerte eine Weile, bis er mitgekriegt hat, hier stehen drei Mann hinter ihm. Ja. Und wie löste sich das Ganze dann auf? Dann haben wir ihn ausgeschimpft. Wir haben ihn so richtig Englisch schon angeschrien, ob er nicht merkt, dass sie gleich durchdreht und dass er es auch aufhören soll. Dass die Arme leidet. Ja, wir haben gesagt, die kriegt Nerven zu. Ja, du musst jetzt hier runter. Da muss sie doch dann auch zur Besinnung gekommen sein. Sie hat nicht, nein. Bei ihr ging das so weiter. Also er hat sich dann von uns überzeugen lassen und ist von ihr runtergeklettert und hat sich, das Bild werde ich übrigens nie vergessen, sich ganz schuldbewusst ans Bettende gesetzt. Und hat sie nun so ganz so, also noch völlig besinnungslos angeschaut. Wie, und sie schrie immer noch? Und die hat nicht aufgehört. Das ist unglaublich. Wann hörte sie denn auf? Also im Endeffekt, er hat ja jetzt eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Ja. Und sie gebärdete sich genauso. Und das war für uns natürlich die Bestätigung, wir müssen hier eingreifen. Wie ging es denn dann aus, das Ganze? Wir haben sie links und rechts ins Gesicht geklatscht, wie wir es aus Filmen gesehen haben. Und irgendwann haben wir es geschafft, dass sie ihre Augen aufschlug, wieder auf dieser Welt war. Hat sie sich dann geschämt danach? Nee, sie hat uns gefragt, was denn eigentlich los sei. Ja. Das war und dann haben wir nur gesagt, wie ihr eben gesagt, dass wir gedacht haben, sie dreht durch, wir wollten sie halt wieder zurückrufen. Ja, war sie euch dann und böse? Er sagte dann nur noch, das, die ist eigentlich immer so. Habt ihr sie denn dann alleine gelassen wieder? Ja, wir sind dann wieder raus. Also das war eine Frau, die sich richtig fallen lassen kann. Ne? Wahnsinn. Von solchen Frauen träumen wir Männer. Ja, der auch. Die haben übrigens geheiratet und haben zwei Kinder. Ich hoffe, dass sie ein eigenes Haus haben, ne? Sonst hat die Nachbarschaft immer ihren Spaß oder auch weniger den Spaß. Heute lachen wir natürlich drüber, denn heute wissen wir, eine Geschichte. Keine Gefahr im Zug. Hast du mit denen noch Kontakt heute? Leider nicht. Ich habe sie mal wieder getroffen nach einigen Jahren. Aber sie wird heute wahrscheinlich auch immer noch schreien. Vielleicht hört sie es jetzt. Ja, schöne Grüße an die schreiende Frau aus dem Internat damals. Kerstin! Ja? Mach's gut, danke für deinen Anruf. Schöne Geschichte. Hm? Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr, 55 Sekunden, aber wir machen jetzt noch keine Pause. Jetzt kommt erstmal John. John, das hört sich gut an. John. Ja, hallo Jürgen. 26 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Heißt du wirklich John oder ist das eine Abkürzung von Johann? Nee, ich Johann? Weiß wirklich so. Ich weiß nicht warum. Ja. Deshalb bist du auch nicht der Erste, der das fragt, aber ich weiß es wirklich nicht. Mein Thema. Mein Weg aus der Sucht, Sucht. Ich meine, dass es vielleicht mit der einzige ist, der eigentlich wirklich sinnvoll ist und der auch wirklich funktioniert. Aus welcher Sucht? Drogensucht. Welche Drogen? Alle. Wie alle? Heroin, ich habe so Koks. Ziemlich alles konsumiert, was es auf dem Markt gibt. Mhm. Ich hatte natürlich meine Lieblingsdrogen. Die waren? Sprich Heroin, Kokain. Ja. Das Ganze habe ich 5 Jahre genommen und habe dann 11 Monate Therapie gemacht. Also ich war noch damals in dieser Sache drin, als die Therapien noch eigentlich so lange, wie man sie brauchte, man die auch machen konnte. Mhm. Und heute wurde das ja alles verkürzt aus finanziellen Gründen, was schon mal sowieso Mist ist. Obwohl das eigentlich auch nicht der Weg ist, um aus der Sucht rauszukommen. Viel wichtiger ist das, was danach passiert ist. Du hast gerade ein Superlativ genannt. Du hast gesagt, ich habe einen zu erzählen von einem Weg, wie ich aus den Drogen rausgekommen bin, der wahrscheinlich der allerbeste ist, der einzige Weg. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber so ähnlich. Ich meinte damit, dass es wahrscheinlich der sinnvollste ist. Der sinnvollste. Okay, dann beschreib uns diesen sinnvollsten Weg, deine Auffassung nach. Ja, also wie ich gesagt habe, ich habe 11 Monate Therapie gemacht und danach habe ich 3 Monate Adaption gemacht. Was und anschließend, Adaption ist die Einführung wieder, das ist so ähnlich wie Therapie, nur es ist ein offenes Haus, man darf also rausgehen und so weiter, man hat keine, nicht mehr so starke Kontrollen und so weiter, man kann sich auch beruflich schon mal orientieren. Ich habe damals mein Jahrespraktikum angefangen in der Telekommunikation. Das ist so wie offener Vollzug im Straf. Wenn es so nennen. Ne? Also nur bei so, damit wir das alles verstehen. Man wird behandelt, kann aber rausgehen. Genau, richtig. Und danach nochmal 2 Monate Nachsorge. Das ist eigentlich nur eine offene Wohngemeinschaft, wo man sich einmal die Woche zu einer Gruppensitzung trifft und halt die Probleme, die man hat, bespricht. Wobei es dann eigentlich nicht mehr um die Sucht geht, sondern nur noch um soziale Sachen. Ja. Also dieses klingt ja noch relativ konventionell. Ne? Richtig, genau. Aber da ist jetzt irgendwas anderes noch passiert. Genau, oder? Im Prinzip ist es so, solange die Kostenträger bezahlen, bist du wirklich in Mutterschoß bei den Therapeuten. Bezahlt der Kostenträger nicht mehr, irgendwann läuft ja die Kostenzusage aus, kriegst du also förmlich den Tritt in den Allerwertesten. Jetzt erzähl mal, was du genau gemacht hast. Gut, ich bin rausgekommen, hatte allerdings in dieser Nachsorge schon eine Frau kennengelernt, mit der ich heute zusammen bin. Wir sind verlobt, wollen nächstes Jahr heiraten und wir haben eine Tochter zusammen. Ich weiß nicht warum oder welche Fügung es war, aber dadurch, dass ich eben, sag ich mal, diesen familiären Kick bekommen habe, zu sagen, okay, du hast jetzt eine Verantwortung, da entsteht ein Mensch von dir selbst, um den du dich kümmern was musst. Was du meinst, der besondere sinnvolle Weg, dass du in eine familiäre Verantwortung genommen wurdest? Richtig, genau. was ich nämlich nie hatte, was nämlich auch der Grund oder der Hauptgrund für eine Sucht ist, nämlich Beziehungsstörungen. In irgendeiner Form, sei es mit dem Vater, Schwester, Bruder und so weiter. Also eben es gab das Frau, war der Punkt, der mir gefehlt hat. Es gab Frau und Kind dann. Wie lange hast du dann noch gebraucht, wiederum, um endgültig sauber, clean, trocken zu sein? Also genommen habe ich in der ganzen Zeit nichts, aber es gibt halt immer wieder Momente, wo ich auch heute noch, sage ich mal, mehr oder weniger kurz davor stehe. Ja. Ist das natürlich auch eine glückliche Fügung? Das kann man ja gar nicht so als Tipp weitergeben. Was ich damit auch sagen wollte, ist ja nicht, dass es natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Aber ich denke, jeder sollte sich auf das verlassen, was er wirklich braucht und was für ihn gut ist und was ihm gut tut, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich habe in diesen 2 Jahren, in denen ich aus der Therapie raus bin, einen Haufen Freunde verloren, die entweder auch Therapie gemacht hatten oder auch nicht, wie auch immer, die also nichts damit zu tun hatten. Aber im Endeffekt habe ich nur auf mich selbst gehört. Und heute geht's dir gut? Ja, richtig. Und Frau und Kind sind auch noch da? Die sind beide da, und erlebt auch im Moment nicht, aber sie sind für mich da. Das ist sehr schön, dass es dir so gut geht und dass du für dich so einen Weg gefunden hast, lieber John. Ich danke dir für deinen Anruf und danke dir für diesen Hinweis auch. Für all diejenigen, die in ähnlicher Weise vielleicht betroffen sind. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, John. Tschüss. So, jetzt aber. 1.31 Uhr, 53 Sekunden. Und jetzt machen wir die Pause. Uhr 33, exakt. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute mit einer offenen Themennacht und das heißt ja, dass ihr euch hier ganz einfach bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180-5678-111, Faxnummer 0180-5678-110. Jetzt noch schon mal ein Hinweis auf morgen. Morgen wird nicht wie angekündigt Hans Meiser hier bei mir zu Gast sein. Hans Meiser wird live in der Sendung sein am 27. Januar. Morgen geht es hier bei uns um das Thema Folter. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die im Ausland gefoltert worden sind, aus politischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte gerne reden mit Leuten, die in Deutschland gefoltert worden sind, zum Beispiel in der DDR. Und ich möchte morgen mit Leuten reden, die im privaten Bereich gequält und gefoltert wurden oder werden von ihren Partnern, von Freunden, was auch immer. Morgen wird das Thema hier bei uns, bei 1 Live Domian, Folter heißen. Heute sind wir thematisch ganz offen, wie ich das vorhin schon sagte. Und jetzt begrüße ich herzlich Alexandra. Und Alexandra ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Alexandra, hallo. Ja, also... Geh mal bitte ganz nah ans Telefon. Ja, ich weiß absolut nicht, über was ich jetzt reden soll gerade. Du weißt nicht, über was du reden sollst? Ja, im Endeffekt nicht, nein. Aber du hast doch hier bei uns angerufen. Ja, ich habe wirklich mal bei dir angerufen über diese Flirtline. Ja. Ich habe mit dir geredet über diese Flirtline. Moment, wir haben schon miteinander geredet? Ja. Ja, wir haben vorgestern miteinander geredet. Genau. Ja, natürlich, jetzt weiß ich, wer du bist. Ja. Du arbeitest so als Stimme im Hintergrund in einer Flirtline, um die Leute ziemlich lange bei der Stange zu halten. Ja. Hast du mir letztens erzählt und hast das auch kritisch bewertet, nämlich insofern, dass du sagst, das ist alles Abzockerei. Ja, ist auch, ja. Ist auch, ne? Mhm. Das Thema hatten wir dann besprochen und irgendwie kamen wir zu dem Thema Telefonsex. Ja, genau. Und da rotierte deine Stimme quasi. Und da habe ich gesagt, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Wir beide unterhalten uns über Telefonsex am Mittwoch. Ja, jetzt genau. Ist Mittwoch. Jetzt ist Mittwoch. Jetzt ist Mittwoch und jetzt ist Alexandra am Telefon. Und jetzt unterhalten wir beide uns über Telefonsex. Wie hast du so viel Erfahrung mit Telefonsex? Ich habe absolut keine Erfahrung. Du hast überhaupt keine Erfahrung? Telefonsex, nein. Aber wieso hast du dann so, das hörte sich so an vorgestern, als hättest du da sehr viel Erfahrung mit. Ja, okay, ich meine, ich sag ganz einfach mal so rum. Ich meine, so wie die Männer mich anmachen können, ja, kann ich auch die Männer anmachen, sagen wir es einfach mal so, ne? Ja, also auf dieser Line, auf der du arbeitest, gibt es ja keinen direkten Sex, ne? Keinen direkten. Nein, das dürft ihr nicht, machen. Ne? Mhm. Aber du hast mir erzählt, dass du mit dem einen oder anderen netten Gesprächsteilnehmer dich dann auch privat triffst. Ja. Und vielleicht dann auch privat telefonierst bisweilen. Ja, genau. Und da gab es noch nie Telefonsex? Nein. Nein. Ich habe eine ganz falsche Erwartung gehabt. Du hast das so toll erzählt, wo ich dachte, ich hatte privaten Sex oder ich hatte auch Telefonsex, ja. Ja, also privat, das meine ich auch. Ne? Ja. Also du hast doch Erfahrungen damit. Ja, klar. Wie oft hast du es denn schon gemacht? Oh je, kann ich das gar nicht genau sagen. Also des Öfteren. Des Öfteren, also ich hatte die Fährte schon gewittert, dass da was hintersteckt. Also doch, kommerziell, das war mir klar, dass du keinen kommerziellen Telefonsex. Mit wem machst du denn Telefonsex? Ja, mit wem mache ich das? Derjenige, wo das irgendwie ein bisschen herausfordert, sagt man es einfach mal so. Und ja, mein Gott. Also so Bekannte sind das dann, ne? Nee, eigentlich nicht, ne? Ach, privat? Das sind fremde Leute? Ja, also ich meine, ich mache nur Telefonsex mit diesen Leuten, wo sich einfach aus diesem Gespräch ergibt. Also die lernst du kennen. Ja. Die lernst du kennen über die Line und dann gibt es eine private Verbindung zwischen euch. Hinterher. Auch, ja. Ja gut, was heißt auch? Du kannst ja keinen Telefonsex mit denen auf der Line machen. Doch, kann ich auch. Doch, ja, gerade hast du gesagt, kannst du es nicht. Ich kann es auch, doch. Ich darf es zwar nicht, aber ich kann es. Und kommt das ab und zu vor? Es kommt öfters vor, ja. Wie machst du das? Demonstriere es uns. Ja, demonstriere es uns. Du hast wahrscheinlich mit schüchternen Männern zu tun, so wie ich einer bin. Ja, klar, ohnehin. Ne? Die dann einfach nur da anrufen und kaum ein Wort rauskriegen, aber du witterst schon, letztendlich wollen die knallharten Telefonsex. Ja, okay, ich meine, im Endeffekt ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel mal bei mir anrufen würdest. Ja, zum Beispiel. Du würdest mir das erzählen, du bist Domian. Und, ja, okay. Was würde ich dir vielleicht nicht erzählen? Ich sage, ich bin Heinrich. Heinrich, ja, okay, aus Wanne-Eickel. Ist ja egal, ob du der Rainer bist oder Wolfgang oder ist ja echt egal wer. Und dann würde ich zu dir sagen, Alexandra oder wie auch immer du dich nennst da. Ich bin so einsam heute Abend. Ich bin einsam und geil. Ja, klar. Ne? Und ich krieg das, ich habe keinen Bock, nur alles alleine zu machen. Hilf mir doch mal ein bisschen. Ja, okay, ich meine, ich würde mich einfach mal neben dich legen oder du sollst das einfach mal vorstellen, dass ich dich neben dich hinlegen würde und so weiter, ne? Das würde ich einfach mal sagen und ich verrate jetzt nicht einfach mein Berufsgeheimnis, mal so gesagt, ne? Wie bitte? Ich verrate jetzt einfach nicht mal mein Berufsgeheimnis. Doch, das musst du jetzt verraten, weil du musst mich ja beeindrucken, das ist ja Sinn des Gesprächs. Nee, ich lege mich halt einfach mal neben dich hin und streichle dich ein bisschen und küsse dich ein bisschen von oben nach unten und so weiter, ne? Ja, also noch bin ich nicht richtig scharf, also. Ach nee, ja. Ich denke einfach auch mal nicht, dass ich dich so unbedingt scharf machen kann. Da bin ich ganz anderer Auffassung. Also es käme jetzt doch auf einen weiteren Versuch an. Also wir liegen jetzt nebeneinander, so spielst du das dann durch, ne? Ja, klar. Und dann, also du hast mich dann geküsst? Ja, okay, ich meine, ich küsse dich mal von oben bis unten runter und so weiter und dann Schenkel und naja und so weiter noch. Und so weiter? Ja, und so weiter. Ich merke, du zierst dich doch ein bisschen, ne, Alexandra? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja jetzt gerade im Fernsehen, im Radio, ne? Da ist das dann schon, ne? Was anderes, ne? Ja, ist schon. Mann, und ich hatte mich auf heute Abend gefreut und dachte, ich werde hier mal so richtig heiß gemacht in der Sendung. Ja, okay, ich meine, wenn du es unbedingt drauf anlegst, kann ich das auch machen. Ja, bitte. Ja, okay. Ich lege es drauf an. Ich kann immer noch sagen, stopp, so, jetzt ist Schluss. Ja, okay, ich meine, mir hat mal jemand gesagt, dass du schwul bist. Ich bin beiden Geschlechtern zugeneigt, sagen wir so. Aha. Ja, also so kannst du dich jetzt auch nicht rausreden. Ja, okay, mal so umgesagt, ich würde dich auch nicht unbedingt von der Bettkante schubsen. Ja. Alexander, ich glaube, wir lassen das, ne? So richtig kommen wir nicht zu Potte, wir beiden. Nee, ich sage ja, also, Wenn es sein müsste, okay. Ja. Kannst du mir auch immer so weiter anrufen. Alexandra, wann bist du wieder auf der Line zu hören? Wann? Weiß ich gar nicht. Aber du machst das ja weiter, ne? Obwohl du das auch so kritisch beurteilt hast. Ja klar, ich meine, es ist heutzutage einfach so, es gibt Kohle. Und um das geht es heutzutage, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich dich vor 3 Tagen gefragt habe, wie viel du da verdienst. Ich frage dich ganz oft jetzt nochmal, wie viel verdient man da? Magst du darüber erzählen? Ja, okay, ich meine, ich kann dir eins erzählen. Wir kriegen knappe 20 Mark auf die Stunde. Also auf die Gesprächsstunde kriegen wir 20 Mark. Aber das Thema damals einfach, oder ich hatte damals eigentlich einfach nur angerufen, aus meinem Grund, dass ich mich eben auch privat mit... Das war das Thema vor 3 Tagen. Ne? Ja. Na, 20 Mark ist ganz okay, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ja klar, ich meine aber als Frau, ich meine heutzutage klar, als Putzfrau oder natürlich. So irgendwie was. Ja, also für nettes Plaudern ist das völlig in Ordnung. Ja klar. Alexandra, wir beenden das jetzt hier, dieses Gespräch. Also wir sind nicht so richtig zur Sache gekommen, aber ich glaube, man kann das mit dir ganz gut machen. Das glaube ich, immer noch. Ich meine, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ey, du warst auch absolut nicht der richtige Gesprächspartner dafür. Warum nicht? Nee. Warum? Jetzt bin ich aber völlig baff. Aus dem einen Grund, die Gesprächspartner, wie ich normalerweise habe, ja. Die machen mich eigentlich auch ein bisschen heiß. Ach so, ich hätte jetzt auch erstmal loslegen müssen bei dir. Ja, klar. Ja, stimmt. Ich darf das nicht anbieten. Ich habe mir das jetzt zu bequem gemacht. Ne? Nee. Vielleicht sollten wir nochmal irgendwann miteinander telefonieren und dann mache ich dich erstmal heiß und dann umgekehrt. Ja, okay, dann kann das hin. Dann kommt es hin. Ich darf das einfach nicht anbieten. Liebe Alexandra, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss. Schön, also, ciao. Tschüss. Ach, nee. Was hatte ich mir alles schon erhofft für heute Nacht? Wolfgang ist 32 und jetzt dran. Hi. Hi, guten Abend. Ja, dein Thema. Ja, es geht darum, du hattest eben das Mädchen in der Sendung, die ganz traurig ist, seit ihr Rottweiler eingeschläfert werden muss. Ja. Und mein Freund, der hat mich dann gerade ganz aufgeregt ins Radio geholt und hat gesagt, hör mal. Und ich habe gesagt, das ist ja klasse, weil... Am Samstag sind wir an den Hund gekommen, wie Maria ans Kind. Und wir können nichts mit dem Hund anfangen, aber wir wollen ihn ins Tierheim geben, weil das ist sehr Knast für die Tiere. Und ein Rottweiler? 6 Monate alt, ein Mädchen. Yes. Ganz lieb, völlig unaggressiv, völlig verspielt. Ja. Also das ist ja eigentlich genau das richtige Tierchen für das Mädchen, weil die hat ihn ja auch nicht scharf machen lassen. Ja, so. Ja. Es ist also so gewesen, dass unser Typ morgens früh, wir fahren in der Kneipe noch von der Nacht übrig und waren ein bisschen länger feiern. Und dann stehen wir so in der Kneipe und Hajuja, trägende Paar. Und dann kam der Typ mit dem Hund rein. Ich denke, das ist ja ätzend hier irgendwie, das arme Tier mit dem Glas und mit den ganzen Besoffenen und so, ne? Und ja, da fängt meine Freundin mit dem Tier an zu spielen und dann sagt er irgendwie, pass doch mal auf das Tier auf, ich bin gleich wieder da. Ach. Dabei sind wir jetzt geblieben. Das ist auch eine Methode, den Hund loszuwerden, ne? Ja, eine warme Aussetzung, ne? Jetzt habt ihr einen kleinen Rottweiler, wollt im Prinzip gar keinen Rottweiler. Nee, aber der Tier jetzt irgendwie eine Tieranzüge, ja, ist auch nicht. Also das ist ja wirklich eine glückliche Fügung, dass du oder dass ihr die Sendung heute verfolgt, heute Nacht. Und dass Diana durchgekommen ist. Also wir werden natürlich, vielleicht hat Diana jetzt zugehört und freut sich schon, wir werden auf jeden Fall gleich jetzt hinter den Kulissen euch beide zusammenstricken und dann könnt ihr das bereden, ob Diana es möchte, ich bin sicher, sie möchte es und wie ihr das alles arrangiert. Tolle Sache, finde ich klasse. Ja, okay. Ja, Wolfgang, wunderbar. Schön, dass du durchgekommen bist auch. Auch das ist noch eine schöne Fügung dazu. Dazu wollte ich doch noch was sagen, ja. Mit dem Durchkommen, also mit dem Telefon, das ist ja klar, jeder Mensch hat Telefon, ist überlaufen. Ich bin jetzt per Fax mal durchgekommen. Und warum, wenn du schon eine Webcam hast, kann man dich nicht irgendwie per E-Mail erreichen? Man kann uns per E-Mail erreichen. Ah, dann sag das. Ja, das kann ich auch ab und zu mal sagen. 1live@wdr.de. Dann blend das doch einfach unten mit ein. Das geht leider nicht im Moment, weil wir keine Einblendmaschine hier haben. Keine Bauchbinde. Das ist ja eine ganz einfache Sendung hier. Hier gibt's eine Kamera, einen Moderator und einen Kopfhörer. Da ist doch so ein Schild hinten links an das Horn dran. Ja. Und mit der Adresse drauf. Dann ist das ständig im Bild. Das geht auch. Keine schlechte Idee. Wir denken drüber nach. Schön, dass du das Angebot gemacht hast und wir stricken euch zusammen, Diana und ich. Bleib jetzt am Telefon? Wie machen wir das? Nee, du legst erstmal auf und du wirst gleich nochmal angerufen von uns. Okay. Okay, tschüss. Bis später. Ja, tschüss. Corinna, 30. Ja, hallo Jürgen. Corinna, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe die große Liebe meines Lebens kennengelernt. Ah, wie ja, schön. Ich habe eine total beschissene Ehe hinter mir, bin seit einem Jahr getrennt lebend, bin dieses Jahr im Oktober zum ersten Mal in meinem Leben in Urlaub geflogen. Zum ersten Mal in deinem Leben? Ja. Geflogen? Nach Spanien. Oder generell zum ersten Mal Urlaub gemacht? Nein, geflogen zum ersten Mal. Nach Spanien. Und habe da den Mann meines Lebens kennengelernt. Ein Spanier oder ein Deutscher? Ein Spanier. Der in Spanien lebt. Genau. Und Corinna wohnt in Deutschland. Ja, genau. Aber das ist alles gar kein Problem, da wir uns lieben. Bloß das Problem ist, mein Freund ist vor 14 Tagen ins Krankenhaus gekommen und wurde operiert. Und ja, da hat man ihm dann diagnostiziert beim Blutabnehmen, dass er HIV-positiv ist. So, dann telefonierten wir die Tage danach. Ich habe natürlich gemerkt, dass er anders ist als sonst, bedrückt. Und er sagte mir das dann. Er hatte natürlich Angst, mich zu verlieren. Ganz klar. Jetzt muss ich gleich mal dazwischen fragen. Ja. Hast du jetzt im Moment auch Angst um deine eigene Gesundheit? Ja, sprich, sicher. Ihr habt ohne Gummi geschlafen? Ja. Ich habe immer verhütet, immer. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Mann geschlafen habe, ohne Kondom. Und irgendwie habe ich immer gesagt, wenn es mal so sein sollte, dann passiert es mir dann natürlich auch. So, nun habe ich mich natürlich direkt kundig gemacht, EZ-Hilfe angerufen, wie sich das verhält. Und ja, da sagte mir der junge Mann am Telefon, dass Frauen halt zu 90% gefährdet sind, HIV-positiv zu bekommen. Oder HIV zu bekommen, sagen wir mal so. Ja. Ja. Nun ist es aber noch zu frisch, um es zu testen, ne? Genau, und das ist natürlich jetzt auch noch eine Zeit. Du musst, haben die dir gesagt, wie lange du genau noch warten musst, um es... Also, ich kann im Mitte Januar kann ich hin. Und was so die Ironie dabei ist, ich bin sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt seelisch und moralisch schon total abgefunden habe, dass es so ist. Bloß das Problem ist dabei, mein Freund macht sich natürlich tierische Vorwürfe. Also er wusste nichts vorher. Nein, davon. Er wusste nichts vorher. Er hatte vorher, also war fast 6 Monate alleine. Es muss da mal irgendwie, nehme ich mal an, zu irgendwas gekommen sein, wo er natürlich dann auch nicht verhütet hat. Er kann es nicht rekonstruieren, von wem er sich das geholt haben könnte. Nein, kann er absolut nicht. Von einer Frau, einem Mann, das weiß man nicht. Also wenn, dann von einer Frau. Und ja, das ist natürlich, er ist im Moment auch sehr, sehr depressiv. Wir telefonieren wirklich jeden Abend miteinander, weil ich ihn dann natürlich auch seelisch und moralisch aufbauen muss. Die Operation, weswegen er ins Krankenhaus gekommen ist, die ist aber gut verlaufen. Die ist gut verlaufen. Das ist wieder alles im grünen Bereich. Ja. Das, was ihn natürlich jetzt fertig macht, ich möchte mal gar nicht sagen, dass es ihn fertig macht, dass man ihm das diagnostiziert hat, sondern ganz einfach, dass er vielleicht damit leben muss, dass er mich angesteckt hat. Ne? Also das ist ja noch nicht sicher. Nee. Also da besteht ja noch eine gute, dicke Portion Hoffnung, dass du es nicht... 10%, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, 90%. Ich würde jetzt darüber auch nicht über die Prozentzahl grübeln, sondern das ist jetzt leicht gesagt, weiß ich als Außenstehender. Aber dennoch, das erstmal ein bisschen zur Seite zu drängen und den Januar abzuwarten mit dem. Wenn es denn so ist, ist es natürlich schlimm. Aber es ist auch noch nicht die ganz große Katastrophe. Nein, ich sag mir auch, mein Leben wird weitergehen. Ja, und es gibt wirklich mittlerweile so viele Entwicklungen in der Medizin. Das sage ich immer wieder Leuten, die sich AIDS infiziert haben, HIV infiziert haben. Vielleicht haben wir in 10 Jahren ein Präparat. Und die Chance, dass man 10 Jahre leben kann, ohne dass das Virus ausbricht, ist in unseren Breiten hier sehr, sehr hoch. Und dann gibt es diese Kombitherapie, falls doch was sich entwickelt. Also, es ist alles schwer und beschwerlich und schlimm und tragisch, aber es ist noch nicht so ganz das Todesurteil, sage ich mal. Nein, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke darüber auch gar nicht nach, jetzt morgen zu sterben oder was ich, wenn es so sein sollte. Ich weiß, dass es nach 10 Jahren ausbrechen kann, nach 15 Jahren oder bei manchen auch nach 5 Jahren. Ich nehme an, dass das auch ganz auf dem ja, Gesundheitszustand oder auf den Kämpfergeist. Auf den seelischen Zustand auch ankommen, ne? Ja. Sag mal, Corinna, jetzt mal eine ganz abwegige Frage, Überlegung, kommt mir gerade in den Kopf. Schweißt das nicht euch ungeheuer zusammen? Total. Ja, und untermauert auch noch eure große Liebesbeziehung? Ja. Ja, ne? Also er hat zu mir gesagt, er hätte nicht gedacht, dass ich trotzdem weiter zu ihm halte. Er hat zu mir gesagt, er hat damit gerechnet, dass ich sage, du Dreckschwein oder irgendetwas, ihn beschimpfe und den Hörer auflege und er hört nie wieder von mir. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, warum ich das machen sollte. Ich liebe ihn noch. Und ich liebe ihn auch trotzdem. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, ich würde genauso reagieren. Wenn ich so etwas mir holen würde von einem Menschen, den ich abgrundtief liebe, hätte das eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Stellenwert, als wenn ich es mir irgendwo holen würde. Klar. Ja, nein, weißt du, und wir haben auch vorher drüber nachgedacht, ich wollte nächstes Jahr nach Spanien gehen für immer. Wir wollten dann uns was gemeinsam aufbauen. Ja. Und ich meine, jetzt ist das sowieso dann überhaupt gar keine Frage mehr, weil... Dass du es tust. Ja, dass ich es tue, weil ich möchte die Jahre, die mir dann vielleicht noch bleiben, in Anführungszeichen, es können natürlich viele sein, die möchte ich dann natürlich mit den Menschen zusammen sein, den ich wirklich liebe. Ne? Ja, und das A und O ist, das sagen mir immer wieder auch schwerkranke Leute, auch AIDS-kranke Leute, wenn die seelische Balance da ist und die hättet ihr beide dann ist das schon wirklich die halbe Therapie. Ne? Ja. Und die beste Grundlage dafür, dass es vielleicht gar nicht zum Ausbruch kommt. Stehe auch diesem Mann bei, dass er nicht ein so sehr schlechtes Gewissen hat. Nein, ich stehe ihm bei. Ich hör mal, wie gesagt, er ist wirklich sehr depressiv im Moment und ich rufe ihn jeden Tag an und versuche ihn aufzubauen. Und im Endeffekt nach 2 Stunden fast telefonieren jeden Abend legt er dann auf und ist dann schon wieder mit mir am Lachen. Aber am nächsten Tag geht es ihm dann halt genauso. Ne? Wie sprecht ihr miteinander? Er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Ah ja, wie praktisch. Er hat also jahrelang in Deutschland gelebt. Ja, und was wollt ihr euch denn aufbauen da zusammen? Ja, einfach nur Wohnung suchen, zusammenleben, jeder eine Arbeit, ganz normal halt. Ne? Dazu wünsche ich dir alles Glück der Welt, Corinna. Ja, danke. Und er wird mich nicht kennen, grüße ihn trotzdem ganz herzlich von mir. Ja, das werde ich tun. Alles Gute. Domian, ich wollte dir nur ein ganz, ganz großes Kompliment machen für deine Sendung. Vielen Dank. Weil ich bin ein jahrelanger Fan schon und bin heute zum ersten Mal nach 3 Jahren durch. Ist das wirklich wahr? Ja. Toll. Da freue ich mich wirklich drüber. Ja, ich mich auch. Ja. Okay, und Corinna, weiter so, ne? Alles Gute euch beiden. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Daniela, 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Daniela, guten Morgen. Guten Morgen. Als erstes möchte ich dich ganz herzlich grüßen von meiner Freundin, von meiner besten Freundin. Wir gucken also immer deine Sendung an und sind auch ganz begeistert. Dankeschön. Bitteschön. Und also es ist so, ich wollte eigentlich noch was zu dem Thema von gestern sagen. Mhm. Das war doch, glaube ich, gestern erwischt und ertappt. Genau. Also es ist so, ich arbeite seit einem halben Jahr in einem... Naja, Massagesalon. Mhm. Aber in einem seriösen. In einem seriösen, ja. Also kein Sexmassage. Nein, wir machen keinen. Also wir machen, bis französisch, wir machen aber keinen Verkehr. Ach so, doch sowas. Ich dachte, das ist ein ganz normaler medizinischer Salon. Nein, nein, also Missverständnisse. Es ist trotzdem seriös. Ja, also ich entschuldige, trotzdem mal seriös. Ja. Also kein Verkehr, aber es gibt schon, Sex gibt's. Ja, Sex, klar, ohne Verkehr halt. Ja. Genau. Und es ist so, ich bin also, ich will jetzt nicht sagen von wo bis wo, ich bin jedenfalls von meinem Wohnort weggezogen. Mhm. Das sind jetzt fast 80 Kilometer weit entfernt. Hab mir da eine schöne Wohnung gesucht. Und mein Vermieter hat also seinen Buchhalter geschickt, um mir die Wohnung zu zeigen. Mhm. Und ich habe mir den dann angeguckt und habe gesagt, ja, die gefällt mir. Ich habe dann irgendwann wieder gearbeitet und dann rief er mich über mein Handy an und hat gesagt, ja, ob ich sie jetzt haben will und so, dann habe ich sie mir nochmal angeguckt und habe dann mit ihm ausgemacht, ja okay, ich komme am Mittwoch und mache mit ihm den Vertrag. Mhm. Und ich bin dann wieder zurückgegangen in meine Arbeitsstelle und eine Stunde später läutet halt ganz normal an der Tür und ich frage, ja hallo, warst du schon mal bei uns? Und er sagt, nein, er war noch nicht da, ich habe ihm dann erklärt, wie er raufkommt. Und dann mache ich die Tür auf und dann steht der Buchhalter vor mir. Bin ich gerade eine Stunde vorher in meiner neuen Wohnung gesehen. Das war sowas von peinlich. Er hat mich angeguckt und ist ganz grün geworden im Gesicht. Ja. Ich dann auch. Naja, und dann habe ich ihn halt erstmal beruhigt und dann haben wir halt beide lachen müssen. Und Es war schon etwas peinlich. Und dann, ihr habt gelacht und wie löste sich das Ganze dann auf? Ja, ich habe ihm halt gesagt, ich habe ihn halt gefragt, ob das jetzt irgendwie eine Wirkung drauf hat, ob ich jetzt die Wohnung kriege oder nicht, ja, weil die Wohnung schon schön ist und ich die eigentlich schon haben wollte. Und du hast, ich hoffe, du hast sie bekommen. Ja, ich habe sie bekommen, ich wohne jetzt seit 2 Monaten hier. Wie hat der Buchhalter sich denn so dann verhalten? Also es war ihm, hast du erst es ihm persönlich? Nicht unangenehm, es war halt so, wie soll ich das erklären? Als ich mich das erste Mal mit ihm getroffen hatte, nachdem wir die Wohnung angeguckt hatten, da habe ich halt, ich weiß nicht, ich habe dem Mann das irgendwie angesehen. Ich habe noch gedacht, das wäre jetzt irgendwie ein Kandidat für uns. Mhm. Und, Nein, ich meine, hinterher, als du ihn dann behandelt, in Anführungszeichen. Nee, also wir haben nichts gemacht. Ach, also wir haben beide gesagt, so besser, wir machen so dann doch nicht. Er hat gesagt, er bringt es jetzt nicht auf die Reihe. Und ich habe gesagt, also er soll mir nicht böse sein, er kann gern zu meiner Freundin gehen. Aber also ich komme damit jetzt nicht lange. Er hat dann gesagt, ja, also er schickt ein paar Kollegen vorbei und in ein paar Monaten kommt er vielleicht irgendwann mal. Eine schöne Geschichte. Ja. Daniela. Ich glaube, jetzt habe ich noch eine Susanne am Telefon. Und dann müssen wir beide uns jetzt verabschieden. Alles klar, okay. Ich grüße auch deine Freundin recht herzlich. Ja. Und viel Spaß im Salon für euch beide, okay, weiter. Danke. Tschüss. Ja, also Susanne, noch 22. Ja, hallo. Ja, hallo. Susanne, leg los, dein Thema. Ja, und zwar mein Thema ist auch Telefonsex. Mhm. Der Alexandra vorhin nochmal. Ja. Ja, und zwar, ich habe mit der Freundin immer die Männer am Telefon verarscht. Du hast die Männer verarscht? Wie? Ja. Wie an welchem, auch auf so einer Line oder wie? Ja, auf der Line, genau. Also es gibt ja für Frauen kostenlose Nummern. Ja. Und da haben wir mal angerufen. So ungerecht ist die Welt, ne? Ihr dürft umsonst anrufen. Ja, weiter. Ja, genau. Und wenn da Männer drauf waren, die halt so Sex wollten, Telefonsex oder auch sich treffen, dann haben wir halt irgendwann, hatten wir eine Flasche Wein getrunken, ein bisschen viel, und da war einer aus Dresden drin, also ich komme aus Leipzig. Mhm. Und meinte, er kommt vorbei. Mhm. Und da habe ich so gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und da habe ich ihn dann bestellt, und zwar ins Völkerschlachtdenkmal nach Leipzig. Und habe mir beschreiben lassen, wie er aussieht und was er für ein Auto fährt. Und dann sagt er, fährt einen schwarzen Audi, das sind das Kennzeichen. Ja. Und ja, und dann wunderbar bestellt für eine Uhrzeit. Und 5 Minuten später ein anderer Mann drin gewesen aus Leipzig. Mhm. Und der wollte sich auch mit uns treffen. Mhm. Wir haben uns natürlich total anders beschrieben, als wir aussehen. Mhm. Und haben dann im Prinzip zu dem gesagt, ja, wir treffen uns um die gleiche Uhrzeit wie den anderen. Am gleichen Ort? Ja, ja. Am Völkerschlachtdenkmal. Ja, genau. Ja. Und haben gesagt, ja, wir fahren einen schwarzen Audi. Ach. Ja, wunderbar. Aber habt ihr euch denn versteckt da irgendwo? Und habt das nee, euch nee, das leider ist ja, nicht. Das ist ja natürlich nicht, der schönste Spaß, ne? Wenn ihr dann gesehen hättet, wie die beiden Männer sich da treffen. Ja, ja, aber nachts in Leipzig, die Straßenbahnverbindungen sind super schlecht und wir hatten echt schon ein bisschen viel getrunken, um nach Autos zu fahren. Ich meine, die müssten ja eigentlich schon misstrauisch geworden sein, die Männer, dass sie mitten in der Nacht an einen solchen Ort bestellt werden. Nee, die waren, also wir haben die so aufgeheizt. Ehrlich? Passte schon, ja. Wir hatten auch mal einen drin, der war Maso. Ja. Und der wollte von uns im Prinzip bestraft werden. Ja. Wir haben dann gesagt, ja, wir bringen alles mit, ja, kein Thema. Und wir haben dann gesagt, ja, aber wenn du zu spät kommst, dann gibt's Ärger. Und er so, ja, was macht ihr da mit mir? Was macht ihr da mit mir? Der war total heiß drauf. Ich habe gesagt, ich wette, der ist extra 10 Minuten zu spät gekommen. Wie schade. Da hätte man wirklich dann eine Kamera aufstellen müssen, ne? Und zu beobachten, wie die Männer ja, miteinander umgehen, was die dann machen. Ja, die werden ja euch verflucht haben. Ja, denke ich auch. Susanne, macht ihr solche bösen Sachen immer noch? Nee, man, das ist jetzt im Prinzip darf man natürlich Männer nicht hinters Licht führen, ist dir klar. Ne? Ach ne, die machen das doch auch. Nein, so. Der Mann an sich ist ja gut. Ja, ja. Das Peinlichste war mal, ich hatte einen drin, mit dem habe ich mich unterhalten und 5 Minuten später hatte ich den wieder in der Leitung und er fragte so, hatte ich dich nicht gerade? Und ich so, nee. Und habe dann was ganz anderes erzählt. Also vorher war ich irgendwie Hausfrau und verheiratet und so. Und mein Mann durfte davon nichts erfahren und im nächsten Moment war ich halt eine Single-Frau. Also hast Spaß daran, ne? Ich höre das schon. Das ist echt lustig gewesen. Susanne, schönen Gruß. Du rufst jetzt aus Leipzig an, ne? Ja, genau. Schönen Gruß an Leipzig. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Nochmal ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss. In der Technik heute Nacht Luigi Ransinghoff. Und morgen kommt, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, nicht Hans Meiser zu uns. Der ist am 27.01. hier. Morgen heißt unser Thema Folter. Und ich möchte mit Leuten reden, die Folteropfer waren, politische Folteropfer. Und auch mit Leuten, die im privaten Bereich gefoltert werden. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen, 1 Uhr, ganz live mit der Fernsehen. Ciao.